Erstens die Infektion. Die Infektion stellt eine der häufigsten Grundlagen krankhafter Prozesse im menschlichen Körper dar. Die meisten akut auftretenden Symptome sind Entzündungen, von der Erkältung angefangen über die Lungenentzündung bis zu Cholera und Pocken. Bei den lateinischen Krankheitsnamen verrät uns immer die Endung itis, dass es sich um einen entzündlichen Prozess handelt, Colitis, Hepatitis etc. Auf dem großen Gebiet der Infektionskrankheiten hat die moderne Schulmedizin auch ihre großen Erfolge errungen, durch die Entdeckung der Antibiotika, zum Beispiel Penicillin, und die Impfung. Starben früher noch die meisten Menschen an den Folgen einer Infektion, so gehört dies heute in den medizinisch gut versorgten Ländern eher zur Ausnahme. Das heißt nicht, dass wir weniger Infektionen durchmachen, sondern lediglich, dass wir zu deren Bekämpfung gute Waffen bereitstehen haben. Wem diese allerdings übliche Terminologie etwas sehr kriegerisch vorkommt, sollte nicht übersehen, dass es sich beim entzündlichen Prozess tatsächlich um einen Krieg im Körper handelt. Eine gefährlich werdende Übermacht von feindlichen Erregern, Bakterien, Viren, Toxinen, wird von den Abwehrsystemen des Körpers angegriffen und bekämpft. Diese Auseinandersetzung erleben wir in Symptomen wie Schwellung, Rötung, Schmerz und Fieber. Gelingt dem Körper schließlich der Sieg über die eingedrungenen Erreger, so hat man die Infektion überstanden. Siegen die Erreger, so stirbt der Patient. An diesem Beispiel sollte es besonders leicht möglich sein, die Analogie, das heißt die Entsprechung von Entzündung und Krieg, schnell nachzuvollziehen. Analogie meint hier, dass sowohl Krieg als auch Entzündung, obwohl kein kausaler Zusammenhang zwischen beiden besteht, die gleiche innere Struktur aufweisen und sich in beiden das gleiche Prinzip verwirklicht, lediglich auf unterschiedlicher Manifestationsebene. Die Sprache weiß um diese inneren Zusammenhänge sehr wohl. Das Wort Entzündung enthält ja bereits den berühmten zündenden Funken, der ein ganzes Pulverfass zum Explodieren bringen kann. Der entsprechende englische Ausdruck Inflammation heißt wörtlich Entflammung. Damit befinden wir uns aber inmitten von sprachlichen Bildern, die wir auch für kriegerische Auseinandersetzungen verwenden. Ein schwebender Konflikt flammt oder flackert wieder auf. Man legt Feuer an die Lunte. Die Brandfackel wird in ein Haus geworfen. Europa ging in Flammen auf und so weiter. Bei so viel Zündstoff kommt es meist früher oder später zur Explosion, in der sich etwas Aufgestautes plötzlich entlädt, was wir nicht nur im Krieg, sondern auch in unserem Körper beobachten können, wenn sich ein kleiner Pickel oder auch ein großer Abszess entlädt und entleert. Für unsere weiteren Überlegungen ist es wichtig, noch eine weitere Analogieebene mit einzubeziehen, nämlich die Psyche. Auch ein Mensch kann explodieren. Doch bei diesem Ausdruck denken wir nicht an einen Abszess, sondern meinen eine emotionale Reaktion, in der sich ein innerer Konflikt zu befreien sucht. Wir werden im Folgenden diese drei Ebenen, Psyche, Körper, Nationen, ständig synchron betrachten, um die exakte Analogie zwischen Konflikt, Entzündung, Krieg sehen zu lernen, die den Schlüssel zum Verständnis der Krankheit schlechthin darstellt. Die Polarität unseres Bewusstseins stellt uns Menschen ständig in den Konflikt, in das Spannungsfeld zwischen zwei Möglichkeiten. Ständig müssen wir uns entscheiden. Dieser Begriff meint ursprünglich das Schwert zum Kampf aus der Scheide ziehen. Ständig auf die eine Möglichkeit verzichten, wollen wir die andere Möglichkeit verwirklichen. So fehlt uns immer etwas, sind wir immer unheil. Wohl dem, der diese ständige Spannung, die Konflikthaftigkeit des Menschseins sich eingestehen kann und spürt, denn die meisten Menschen neigen dazu, zu glauben, dass das Nichtsehen und Nichtspüren eines Konfliktes ein sicheres Zeichen dafür sei, keine Konflikte zu haben. Mit der gleichen Naivität glauben kleine Kinder daran, man könne sich durch das Schließen der Augen unsichtbar machen. Doch Konflikte kümmern sich nicht darum, ob man sie wahrnimmt oder nicht. Sie sind immer da. Wer jedoch nicht bereit ist, seine Konflikte in seinem Bewusstsein zu ertragen, zu bearbeiten und allmählich einer Lösung entgegenzuführen, bei dem sinken die Konflikte in die Körperlichkeit und werden als Entzündung sichtbar. Jede Infektion ist ein stofflich gewordener Konflikt. Die in der Psyche gemiedene Auseinandersetzung mit all ihren Schmerzen und Gefahren erzwingt sich auf der Körperebene ihre Berechtigung als Entzündung. betrachten wir diesen Prozess in seinem Ablauf sowie in seinen Entsprechungen auf den drei Ebenen Entzündung, Konflikt, Krieg. Erstens Reiz. Die Erreger dringen ein. Es kann sich dabei um Bakterien, Viren oder Gifte, Toxine handeln. Dieses Eindringen ist nicht so sehr, wie viele Laien immer glauben, vom Vorhandensein der Erreger abhängig, sondern vielmehr von der Bereitschaft des Körpers, diese Erreger hereinzulassen. Die Medizin nennt dies eine schlechte Immunlage. Das Problem der Infektion besteht nicht, wie die Sterilitätsfanatiker immer glauben, im Vorhandensein von Erregern, sondern in der Fähigkeit, mit ihnen leben zu können. Bereits diese Aussage lässt sich fast wörtlich auf die Bewusstseinsebene anwenden, denn auch hier kommt es nicht darauf an, dass der Mensch in einer keimfreien, das heißt problem- und konfliktfreien Welt lebt, sondern dass er fähig ist, mit den Konflikten zu leben. Dass die Immunitätslage psychisch gesteuert wird, bedarf wohl in diesem Zusammenhang keiner größeren Ableitung, nachdem sogar im wissenschaftlichen Lager dieser Zusammenhang immer deutlicher erforscht wird, Stressforschung und so weiter. Viel eindrucksvoller allerdings ist es, diese Zusammenhänge bei sich selbst aufmerksam zu beobachten. Wer also sein Bewusstsein für einen Konflikt, der ihn sehr erregen würde, nicht öffnen will, muss stattdessen seinen Körper für Erreger öffnen. Diese Erreger setzen sich an bestimmten Schwachstellen des Körpers fest, welche Loci minoris resistentiae, also Orte mit geringerer Widerstandsfähigkeit genannt und von der Schulmedizin als angeborene bzw. vererbte Schwächen angesehen werden. Wer nicht analog denken kann, verwickelt sich an dieser Stelle meist in einen unlösbaren theoretischen Konflikt. Die Schulmedizin reduziert die Anfälligkeit bestimmter Organe für Entzündungen auf diese angeborene Organschwäche, was scheinbar eine weitere Deutung oder Interpretation unmöglich macht. Der Psychosomatik fiel allerdings schon immer auf, dass bestimmte Problembereiche mit bestimmten Organen korrelieren. Sie geriet aber mit diesem Konzept in Widerspruch zur schulmedizinischen Theorie der Loci minoris resistentiae. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich jedoch schnell auf, wenn wir von einem dritten Punkt aus den Streit betrachten. Der Körper ist sichtbarer Ausdruck des Bewusstseins, so wie ein Haus sichtbarer Ausdruck der Idee des Architekten ist. Idee und Manifestation entsprechen einander, so wie eine Fotografie dem Negativ entspricht, ohne das Gleiche zu sein. So entspricht jeder Körperteil und jedes Organ einem bestimmten psychischen Inhalt, einer Emotion und einem bestimmten Problemkreis. Auf diesen Entsprechungen bauen beispielsweise Physiognomie, Bioenergetik, psychische Massagetechniken und Ähnliches auf. Ein Mensch inkarniert mit einem bestimmten Bewusstsein, dessen momentaner Stand Ausdruck seiner bisherigen Lerngeschichte ist. Er bringt ein bestimmtes Muster von Problembereichen mit, deren stufenweise Herausforderung und Aufforderung, sie zu lösen, seinen Schicksalsweg gestalten werden, denn Charakter plus Zeit gleich Schicksal. Charakter ist weder vererbt noch durch Umwelt geprägt, sondern er wird mitgebracht. Er ist Ausdruck des Bewusstseins, das inkarniert. Diese Bewusstseinslage mit den spezifischen Problemkonstellationen und Lebensaufgaben ist das, was beispielsweise die Astrologie über den Umweg der Messung von Zeitqualität symbolisch im Horoskop darstellt. Näheres hierzu hat Thorvald Detlefsen in seinem Buch »Schicksal als Chance« geschrieben. Wenn aber der Körper Ausdruck des Bewusstseins ist, so findet sich auch in ihm das entsprechende Muster wieder. Das heißt aber auch, dass besondere Problembereiche ihre körperliche bzw. organische Entsprechung in einer bestimmten Anfälligkeit haben. Diesen Zusammenhang benutzt beispielsweise die Iris-Diagnostik, ohne jedoch bisher die mögliche psychologische Korrelation zu beachten. Der Locus minoris resistentiae ist jenes Organ, das immer dann den Lernprozess auf körperlicher Ebene übernehmen muss, wenn der Mensch das dem Organ entsprechende psychische Problem nicht bewusst bearbeitet. Welches Organ welchem Problem entspricht, wollen wir im weiteren Verlauf dieses Buches schrittweise klären. Wer diese Entsprechungen kennt, dem erschließt sich eine ganz neue Dimension hinter dem Krankheitsgeschehen, auf die all diejenigen verzichten müssen, die es nicht wagen, vom kausalen Denksystem loszulassen. Betrachten wir weiterhin den Verlauf der Entzündung, ohne den Ort des Geschehens hier bereits mitzudeuten, so sehen wir, dass in der ersten Phase, Reiz, die Erreger in den Körper eindringen. Diesem Vorgang entspricht auf der psychischen Ebene die Herausforderung durch ein Problem. Ein Impuls, mit dem wir uns bisher noch nicht auseinandergesetzt haben, drängt durch die Abwehr unserer Bewusstseinsgrenze und erregt uns. Er entzündet die Spannung einer Polarität, die wir nunmehr als Konflikt bewusst erleben. Funktioniert unsere psychische Abwehr sehr gut, so kann der Impuls unser Oberbewusstsein nicht erreichen. Wir sind immun für die Herausforderung und damit auch gegen Erfahrung und Entwicklung. Auch hier gilt das Entweder-Oder der Polarität. Verzichten wir auf die Abwehr im Bewusstsein, bleibt die körperliche Immunität erhalten. Ist unser Bewusstsein aber immun gegen neue Impulse, so wird der Körper aufnahmebereit für die Erreger. Der Erregung können wir nicht entgehen, wir können nur die Ebene wählen. Auf der Ebene des Krieges entspräche dieser ersten Reizphase das Eindringen von Feinden in ein Land, eine Grenzverletzung. Ein solcher Angriff lenkt selbstverständlich die gesamte militärische und politische Aufmerksamkeit auf die feindlichen Eindringlinge. Alle werden überaktiv, wenden alle ihre Energie diesem neuen Problem zu, sammeln Truppen, machen mobil, halten Ausschau nach Verbündeten. Kurz, man konzentriert sich auf den Unruheherd. Im Körpergeschehen nennt man diesen Vorgang Exudationsphase. Zweitens, die Exudationsphase. Die Erreger haben sich festgesetzt und bilden einen Entzündungsherd. Von allen Seiten fließt Gewebswasser zu und wir erleben die Schwellung des Gewebes und spüren meist die Spannung. Verfolgen wir unseren psychischen Konflikt bis in diese zweite Phase, so wächst auch hier die Spannung. Unsere ganze Aufmerksamkeit zentriert sich um das neue Problem. Wir können an nichts anderes mehr denken. Es verfolgt uns Tag und Nacht. Wir reden über kein anderes Thema mehr. All unsere Gedanken kreisen ohne Unterlass um dieses eine Problem. Auf diese Weise fließt fast unsere gesamte psychische Energie in den Konflikt. Wir nähren buchstäblich das Problem, blähen es auf, bis es übermächtig angeschwollen wie ein unüberwindbarer Berg vor uns steht. Der Konflikt hat all unsere psychischen Kräfte mobilisiert und an sich gebunden. Drittens, Abwehrreaktion. Der Körper bildet aufgrund der Erreger, der Antigene, spezifische Antikörper. Lymphozyten und Granulozyten bilden einen Wall um die Erreger, den sogenannten Granulozytenwall, und die Makrophagen beginnen, die Erreger aufzufressen. Der Krieg auf der Körperebene ist also im vollen Gang. Die Feinde werden umzingelt und angegriffen. Lässt sich der Konflikt nicht auf der lokalen Ebene lösen, als begrenzter Krieg, so kommt es zur Generalmobilmachung. Das ganze Volk ist am Krieg beteiligt und stellt seine gesamte Aktivität in den Dienst der Auseinandersetzung. Im Körper erleben wir diese Situation als Fieber. Viertens, das Fieber. Durch den Angriff der Abwehrkräfte werden Erreger zerstört und die dabei frei werdenden Gifte führen zur Fieberreaktion. Im Fieber beantwortet der ganze Körper die lokale Entzündung durch generalisierte Temperaturerhöhung. Pro 1 Grad Fieber verdoppelt sich die Stoffwechselrate, woraus ersichtlich ist, in welchem Maße Fieber die Abwehrvorgänge intensiviert. Deshalb sagt auch eine Volksweisheit, dass Fieber gesund ist. So korreliert die Höhe des Fiebers mit der Schnelligkeit des Krankheitsverlaufes. Deshalb sollte man alle fiebersenkenden Maßnahmen getrost auf die lebensgefährlichen Grenzwerte beschränken und nicht jeden Temperaturanstieg mit panischer Angst künstlich senken. Auf der psychischen Ebene hat der Konflikt in dieser Phase unser ganzes Leben und unsere ganze Energie absorbiert. Die Ähnlichkeiten zwischen dem körperlichen Fieber und einer psychischen Erregung sind auffallend genug, sodass wir auch davon reden, einer Sache entgegenzufiebern oder uns in fiebriger Erwartung oder Spannung befinden. So wird uns vor Erregung ganz heiß, unser Herzschlag steigt, man wird ganz rot, sei es Liebe oder Zorn. Man schwitzt vor Aufregung und zittert vor Anspannung. All das ist nicht gerade angenehm, aber gesund. Denn nicht nur Fieber ist gesund, noch gesünder ist die Auseinandersetzung mit Konflikten. Und dennoch versucht man aller Orten, Fieber wie Konflikte möglichst im Keim zu ersticken und ist auch noch stolz auf die Künste des Unterdrückens, wenn Unterdrückung nur nicht so viel Spaß machen würde. Fünftens, Lyse, Lösung. Nehmen wir an, die Abwehrkräfte des Körpers waren erfolgreich. Sie haben die Fremdkörper zurückgedrängt, zum Teil inkorporiert, also aufgefressen. So kommt es zum Zerfall von Abwehrkörpern und Erregern. Das Ergebnis ist der gelbe Eiter, Verluste auf beiden Seiten. Die Erreger verlassen in umgewandelter, entschärfter Form den Körper. Doch auch der Körper ist dadurch verwandelt worden, denn er besitzt jetzt a. die Information der Erreger, dies nennt man die spezifische Immunität, und b. sind seine gesamten Abwehrkräfte trainiert und damit auch gestärkt worden. Dies wird unspezifische Immunität genannt. Militärisch entspricht es dem Sieg der einen Seite, nachdem es Verluste auf beiden Seiten gegeben hat. Der Sieger geht dennoch gestärkt aus der Auseinandersetzung hervor, da er sich auf den Gegner eingestellt hat, ihn jetzt kennt und in Zukunft spezifisch auf ihn reagieren kann. Sechstens, Tod. Nun kann es aber auch sein, dass die Erreger den Sieg in der Auseinandersetzung davontragen, was zum Tod des Patienten führt. Dass wir dieses Ergebnis für die ungünstigere Lösung halten, liegt lediglich an unserer einseitigen Parteinahme. Es ist auch hier wie beim Fußball. Es kommt lediglich darauf an, mit welcher Mannschaft man sich identifiziert. Sieg ist Sieg, gleichgültig welche Seite ihn für sich verbuchen kann. Und der Krieg ist auch in diesem Fall beendet. Der Jubel ist auch diesmal groß, aber auf der Gegenseite. Und siebtens, die Chronifizierung. Gelingt es keiner der beiden Seiten, den Konflikt in ihrem Sinne zu lösen, so kommt es zu einem Kompromiss zwischen den Erregern und den Abwehrkräften. Die Erreger bleiben im Körper ohne zu siegen, also ohne den Tod herbeizuführen, aber auch ohne vom Körper besiegt zu werden, also ohne Heilung im Sinne einer Restitutio ad integrum. Wir haben das Bild einer Chronifizierung. Symptomatisch drückt sich dies aus in ständig erhöhten Zahlen der Lympho- und Granulozyten, der Antikörper, in leicht erhöhter Blutsenkung, BSG, und etwas Temperatur. Die nicht bereinigte Situation bildet einen Herd im Körper, an dem nun ständig Energie gebunden ist, die dem Rest des Organismus fehlt. Der Patient fühlt sich abgeschlagen, müde, antriebslos, lustlos, apathisch. Er ist nicht ganz krank und nicht ganz gesund. Kein echter Krieg und kein echter Friede. Eben ein Kompromiss und als solcher faul, wie alle Kompromisse dieser Welt. Der Kompromiss ist das hohe Ziel der Feigen, der Lauwarmen. Jesus sagt, ich möchte sie ausspeien aus meinem Munde, sei heiß oder kalt. Die ständig Angst haben vor den Konsequenzen ihres Handelns und der Verantwortung, die sie dadurch auf sich nehmen müssen. Doch der Kompromiss ist niemals eine Lösung, denn er stellt weder das absolute Gleichgewicht zwischen zwei Polen dar, noch hat er die Kraft zu einen. Der Kompromiss bedeutet Dauerzwist und somit Stagnation. Militärisch ist es der Stellungskrieg, wie im Ersten Weltkrieg, der weiterhin Energie und Material verbraucht und damit alle anderen Bereiche wie Wirtschaft, Kultur und so weiter erheblich schwächt bzw. lahmlegt. Im psychischen Bereich entspricht der Chronifizierung der Dauerkonflikt. Man bleibt im Konflikt stecken und findet weder Mut noch Kraft, eine Entscheidung herbeizuführen. Jede Entscheidung kostet Opfer. Wir können eben gleichzeitig nur das eine oder das andere tun, und diese notwendigen Opfer flößen Angst ein. So erstarren viele Menschen in der Mitte ihres Konfliktes, unfähig, dem einen oder dem anderen Pol zum Siege zu verhelfen. Ständig wägen sie ab, welche Entscheidung die richtige und welche die falsche sei, ohne zu begreifen, dass es richtig und falsch im abstrakten Sinne nicht gibt. Denn um einmal heil zu werden, brauchen wir ohnehin beide Pole, doch können wir sie innerhalb der Polarität nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander verwirklichen. Also fangen wir mit einem an. Entscheiden wir uns. Jede Entscheidung befreit. Der chronifizierte Dauerkonflikt aber zieht nur ständig Energie ab, was auch psychisch zur Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit bis zur Resignation führt. Wenn wir uns aber zu einem Pol des Konfliktes durchringen, spüren wir schnell die dadurch frei werdende Energie. Wie der Körper gestärkt aus der Infektion hervorgeht, so geht auch die Psyche gestärkt aus jedem Konflikt hervor. Denn durch die Auseinandersetzung mit dem Problem hat sie gelernt, hat durch die Beschäftigung mit den zwei widerstrebenden Polen in sich ihre Grenzen erweitert und ist somit bewusster geworden. Aus jedem durchlebten Konflikt ziehen wir als Gewinn eine Information, eine Bewusstwerdung, die analog der spezifischen Immunität den Menschen befähigt, in Zukunft mit dem gleichen Problem auf ungefährliche Weise umzugehen. Jeder durchlebte Konflikt lehrt überdies den Menschen auch, überhaupt mit Konflikten besser und mutiger umzugehen, was der unspezifischen Immunität im Körper entspräche. So wie auf der Körperebene jede Lösung hohe Opfer, besonders auf der Gegenseite, fordert, so muss auch die Psyche bei der Entscheidung reichlich Opfer bringen. Da müssen so manche bisherigen Anschauungen und Meinungen, manche liebgewonnenen Lebenshaltungen und manche vertrauten Gewohnheiten dem Tode überantwortet werden. Doch alles Neue setzt den Tod des Alten voraus. So wie größere Entzündungsherde im Körper häufig Narben zurücklassen, so bleiben auch in der Psyche manchmal Narben zurück, die wir dann rückblickend als Erinnerung an tiefe Einschnitte in unserem Leben betrachten.